Stell dir vor, du hörst seit Jahren Rap, aber halt ironisch. Morgens, mittags, abends Rap, aber halt ironisch. Hast Spaß an Rap, an hartem Rap, aber halt ironisch. Mittlerweile richtig Plan von Rap, aber halt ironisch. Und dann rappst du selber, aber halt ironisch. Vom Leben auf der Straße und wie du auf ihr Geld machst, aber halt ironisch. Und dann gefällt das ziemlich vielen, denn es stellt sich schnell heraus, dass dein spezieller Humor nicht so speziell ist, wie du glaubst, na sowas. Ironie kennt keine Grenzen. Ironie kennt kein Pardon. Wer sie hat, der hat gut lachen. Denn der hat ne Rückversicherung. Du hast einen Lauf, aber ironisch. Lass ihn dir zu Kopf steigen, den Applaus, aber ironisch. Zieh doch nach Berlin und komm groß raus, aber ironisch. Scharfe Waffen auf deinem Instagram-Account, aber ironisch. Nimm dein bisher bestes Album auf, aber ironisch. Dreh dazu paar Videos, schön klischeehaft, guck bedrohlich. Mit ner Schlampe, die halbnackt bisschen was hermacht, aber ironisch. Denn die Klickzahl steigt, wenn das scheiß Thumbnail ein paar Titten zeigt. Schlüsselreiz ist Schlüsselreiz, ironisch oder nicht. Lass Sexismus mal Sexismus sein, sei bisschen übergriffig beim Dreh und Würze widerspinstig. War es halt als Witz gemeint. Ironie kennt keine Grenzen. Ironie kennt kein Pardon. Wer sie hat, der hat gut lachen. Denn der hat ne Rückversicherung. Ironie kennt keine Grenzen. Ironie kennt kein Pardon. Wer sie hat, der hat gut lachen. Denn der kommt immer leicht davon. Meter, denn es lohnt sich, egal wie dick die Nase Koks ist, denn du ziehst sie ja ironisch ganz oben. So geht es, du lebst das Leben, aber ironisch. Und bleibst ein winzig kleines bisschen drauf kleben, aber ironisch. Vielleicht ein bisschen jung, das Mädchen in deiner Garderobe, aber YOLO, sie ist starstruck und du hart, also wieso nicht. Und ihr habt ironisch Sex und sie wird ironisch schwanger. Schicksalsschläge unter die Gürtellinie mit dem Vorschlagkammer, sie behält es. Du musst ein bisschen gucken, was mit deinem Geld ist, ironisch oder nicht. Es wird Zeit, die Kuh zu melken. Betreib ein bisschen Bonding mit den Fans, aber ironisch. Geh nochmal auf Tour mit einer Band, aber ironisch. Kopier doch einfach aktuelle Trends, aber ironisch. Wie Savas damals mit Technopilot, like, wer sich erinnert. Und wenn du endgültig K.O. bist und die Karriere tot, dreh nochmal durch und schieb Psychose. Stell fest, es kommt entscheidend darauf an, ob du beliebt bist. Beziehungsweise halt gehypt, dann gilt schon ziemlich vieles, was eigentlich nur behindert ist als Kunst oder Satire. Eigentlich fast alles, bis aufs N-Wort, das ist immer schwierig. Und du ziehst dich zurück, hängst die Karriere an den Nagel und trägst dein alter Ego als Young irgendwas zu Grabe. Studierst nochmal auf Lehramt, schreibst du Präsis Ironiebegriff. Die Abschlussarbeit für die ist eine satte 1.7 gibt. Puh, nochmal gut gegangen. Soll mal einer glauben, die Scheiße ist echt lächerlich. Die Scheiße ist echt lächerlich. Vertrau mir, Kleiner, sowas braucht doch keiner. Soll mal einer glauben, die Scheiße ist echt lächerlich. Soll mal einer glauben, Scheiße ist echt lächerlich. Und wenn noch einmal einer einen auf rettet, hätt, reibt der Stechel still. Fresh. Now you're a man whose mind never stops working. Turning over, creative, not just in the sense of music and poetry and so forth, but other more tangible ideas.